In meinem Unterricht gab es einen Schüler, der sich auffällig verhielt. Ich bat ihn mehrmals, den Raum zu verlassen, damit ich dem Unterricht konzentriert folgen konnte. Doch er weigerte sich und erwiderte, das machen Sie doch nur, weil ich Zigeuner bin. Ich war sprachlos und wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Es erschreckte mich, dass jemand so etwas über mich dachte, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach. Bis heute geht mir diese Situation nicht aus dem Kopf. Ich war völlig überfordert und versuchte ihm zu erklären, dass es nicht so gemeint war.